Post jetzt ab. Heute wollen wir feiern und ist nicht so knapp. Die Resi und der Hans, die spielen heute auf zum Tanz. Bei Volksmusik und die Agathe, da ist das Leben schön. Bei Volksmusik und die Agathe, da ist das Leben schön. Beim selber Buben, Hütten, Tanz und ein Agathe. Klatsch man alle in die Hände und spring man gleich auf hey. Der selber Buben, Hütten, Tanz ist schön für allen jung. Beim selber Buben, Hütten, Tanz kommt man gleich in Schwung. Beim selber Buben, Hütten, Tanz, da kommt man gleich in Schwung. Zweimal links und zweimal rechts, beide Hände in die Höhe. Zweimal vor und zweimal zurück, mei, das ist das schön. Und spielen sein Stern, der Hans auf seiner Hütten, ich gern was anders hören. Drum Leid, lasst euch erzogen und spart die Wascheln auf. Beim Zelperburben Hütten tanzt ist jeder gleich gut drauf. Beim Zelperburben Hütten tanzt ist jeder gleich gut drauf. Beim Zelperburben Hütten tanzt und ein Jagertee. Klatscht man alle in die Hände und springt man gleich auf Tee. Der Zelperburben Hütten tanzt ist schön für alt und jung. Beim selber Buben Hüttentanz kommt man gleich in Schwung. Beim selber Buben Hüttentanz, da kommt man gleich in Schwung. Zweimal links und zweimal rechts, meine Hände in die Höhe. Zweimal vor und zweimal zurück, mei, was ist das schön. Einmal oben, einmal auf, heim gehen wir immer heim. Alle klatschen in die Hände, jetzt noch einmal von vorn. Beim selber Buben Hüttentanz und ein Jagertee. Klatsch man alle in die Hände und springt man gleich auf Tee. Der selber Buben Hütten tanzt ist schön für alt und jung. Beim selber Buben Hütten tanzt kommt man gleich in Schwung. Beim selber Buben Hütten tanzt, da kommt man gleich in Schwung. Zweimal